Wir gingen in ein Café in der Nähe, das mir Nicole mal gezeigt hatte. Aus dem einen Bier wurden 3 oder 4 und aus dem Notfall ein durchaus amüsanter Abend. Klaus, so hieß mein neuer Bekannter, war ein großer Erzähler. Früher selbst Musiker, arbeitete er jetzt als Produzent und Manager von jüngeren Bands. Sehr erfolgreich natürlich. Er nannte einige Namen. Die meisten sagten mir nichts, aber bei deutscher Popmusik kann ich sowieso schon lange nicht mehr mitreden. Ansonsten erzählte er wirklich gute Anekdoten aus der Szene. Vor allem seine Begegnungen mit Stars. Er war zweifellos auch ein Angeber. Aber seine Geschichten waren absolut witzig und skurril. Eine Swimmingpool-Nacht mit Tina Turner, ein wüstes Besäufnis mit Udo Lindenberg, New York, Buenos Aires, Istanbul. Der Mann war wirklich herumgekommen. Dabei war mir klar, dass ich diese intimen Einblicke in diese VIP-Welt allein seiner Notsituation zu verdanken hatte. Schon komisch, dachte ich. Gestern noch hätte mich dieser Typ keines Blickes gewürdigt und jetzt saß er da und war froh, dass ihm jemand zuhörte und sein Bier bezahlte. So schnell kann das gehen. Aber immerhin, diese Selbstironie in seinen Geschichten war sympathisch. Außerdem war er wirklich dankbar. Ich bot ihm sogar an, bei mir zu übernachten. Allerdings wohnte ich ein ganzes Stück außerhalb. Er lehnte dankend ab. Er wollte im Zentrum bleiben, später noch zur Polizei gehen und den Rest morgen so früh wie möglich erledigen. Schließlich musste ich gehen. Der Zug nach Versailles. Er nickte verständnisvoll. Ich solle mir um ihn wirklich keine Sorgen machen. Ich gab ihm noch ein paar Euro. Viel war von meinem Abholgeld nicht übrig geblieben. Für ein Hotelzimmer würde es nicht reichen, aber für 2, 3 Cafés in der Nacht und ein Frühstück morgen. Er nahm das Geld an, wollte es mir aber unbedingt schon am nächsten Tag zurückgeben. Er könne es auch schicken, sagte ich. Meine Adresse hatte er schon. Aber er schüttelte energisch den Kopf. Er wolle sich sofort revanchieren. Richtig revanchieren. Ich war einverstanden. Ich hatte vormittags sowieso wieder in der Stadt zu tun. Also verabredeten wir uns für 12 Uhr an unserem Bahnhofstelefon. Im Laufschritt erreichte ich gerade noch die letzte Metro.